Erster Lazarus aus Bethania war krank. Er war der Bruder von Maria und Martha. Zweiter Maria hatte Jesus mit Salbe gesalbt. Sie trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Ihr Bruder Lazarus war krank. Dritter, die Schwestern schickten eine Nachricht zu Jesus. Sie sagten, Herr, dein Freund ist krank. Vierter, Jesus hörte das und sagte, diese Krankheit führt nicht zum Tod. Sie ist für Gottes Ehre. So wird der Sohn Gottes geehrt. Fünfter, Jesus liebte Martha, ihre Schwester und Lazarus. Sechster, Jesus hörte, dass Lazarus krank war. Er blieb noch 2 Tage dort, wo er war. Siebter, danach sagte er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Achter, die Jünger sagten zu ihm, Rabbi, die Juden wollten dich steinigen. Willst du wirklich dorthin gehen? Neunter, Jesus antwortete, der Tag hat 12 Stunden. Wer am Tag geht, fällt nicht. Er sieht das Licht der Welt. Zehnter, wer aber in der Nacht geht, fällt. Denn es ist kein Licht da. Elfter, das sagte Jesus. Dann sagte er, unser Freund Lazarus schläft. Ich gehe, um ihn aufzuwecken. Zwölfter, die Jünger sagten zu ihm, Herr, wenn er schläft, wird er gesund werden. Dreizehnter, Jesus sprach aber vom Tod von Lazarus. Die Jünger dachten, er sprach vom normalen Schlaf. Vierzehnter, dann sagte Jesus ihnen klar, Lazarus ist gestorben. Fünfzehnter, ich bin froh, dass ich nicht dort war. Das ist gut für euch, damit ihr glaubt. Lasst uns jetzt zu ihm gehen. 16. Thomas, der Zwilling genannt, sagte zu den anderen Jüngern, ja, wir wollen auch gehen. Wir wollen mit ihm sterben. 17. Als Jesus ankam, war Lazarus schon 4 Tage im Grab. 18. Bethania war nahe bei Jerusalem. Es war etwa 3 Kilometer entfernt. 19. Viele Juden waren bei Martha und Maria zu Hause. Sie wollten die Schwestern wegen ihres Bruders trösten. 20. Martha hörte, dass Jesus kam. Sie ging ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause sitzen. 21. Martha sagte zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. 22. Aber ich weiß, Gott wird dir geben, was du ihn bittest. 23. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird wieder leben. 24. Martha sagte zu ihm, ich weiß, er wird am letzten Tag wieder leben. 25. Jesus sagte zu ihr, ich bin das Leben und die Auferstehung. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. 26. Wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? 27. Sie sagte zu ihm, ja, Herr, ich glaube. Du bist der Christus, der Sohn Gottes. Du sollst in die Welt kommen. 28. Nachdem sie das gesagt hatte, ging sie. Sie rief ihre Schwester Maria. Sie sagte ihr heimlich, der Meister ist hier und ruft dich. 29. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf. Sie ging zu Jesus. 30. Jesus war noch nicht im Dorf. Er war noch dort, wo Martha ihn getroffen hatte. 31. Die Juden waren bei Maria zu Hause und trösteten sie. Sie sahen, dass Maria schnell aufstand und ging. Sie folgten ihr. Sie dachten, Maria geht zum Grab, um dort zu weinen. 32. Maria kam dorthin, wo Jesus war. Als sie ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen. Sie sagte, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. 33. Jesus sah Maria weinen. Er sah auch die Juden weinen, die mit ihr kamen. Er war sehr traurig und bewegt. 34. Er fragte, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagten, Herr, komm und sieh selbst. 35. Jesus weinte. 36. Die Juden sagten, seht, wie sehr er ihn geliebt hat. 37. Einige von ihnen sagten, er hat dem Blinden die Augen geöffnet. Konnte er nicht auch Lazarus vor dem Tod bewahren? 38. Jesus war wieder sehr bewegt. Er ging zum Grab. Es war eine Höhle mit einem Stein davor. 39. Jesus sagte, nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Toten, sagte, Herr, er riecht schon. Er ist seit 4 Tagen tot. 40. Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du Gottes Ehre sehen? 41. Sie nahmen den Stein weg. Jesus sah zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir. Du hast mich gehört. 42. Ich wusste, dass du mich immer hörst. Aber ich sage das wegen der Menschen hier. Sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. 43. Als er das gesagt hatte, rief er laut, Lazarus, komm heraus. 44. Der Tote kam heraus. Seine Füße und Hände waren mit Tüchern gebunden. Sein Gesicht war mit einem Tuch bedeckt. Jesus sagte, bindet ihn los und lasst ihn gehen. 45. Viele Juden waren zu Maria gekommen. Sie sahen, was Jesus getan hatte. Sie glaubten an ihn. 46. Einige von ihnen gingen zu den Pharisäern. Sie erzählten ihnen, was Jesus getan hatte. 47. Die Hohenpriester und Pharisäer riefen eine Versammlung ein. Sie sagten, was sollen wir tun? Dieser Mann tut viele Wunder. 48. Wenn wir ihn lassen, werden alle an ihn glauben. Dann kommen die Römer. Sie werden unser Land und unser Volk wegnehmen. 49. Einer von ihnen war Kaiphas. Er war in diesem Jahr der Hohepriester. Er sagte zu ihnen, ihr wisst nichts. 50. Ihr versteht nicht, dass es besser ist, ein Mensch stirbt für das Volk. Dann geht nicht das ganze Volk verloren. 51. Kaiphas sagte das nicht aus sich selbst. Er war in diesem Jahr Hohepriester. Darum sagte er voraus, Jesus wird für das Volk sterben. 52. Er sollte nicht nur für das Volk sterben. Er sollte auch Gottes Kinder zusammenbringen, die zerstreut waren. 53. Von diesem Tag an planten sie, Jesus zu töten. 54. Jesus zeigte sich nicht mehr öffentlich bei den Juden. Er ging in ein Gebiet nahe der Wüste. Er ging in eine Stadt namens Ephraim. Dort blieb er mit seinen Jüngern. 55. Das Passafest der Juden war nahe. Viele Menschen gingen vor dem Fest nach Jerusalem. Sie wollten sich reinigen. 56. Sie suchten Jesus. Sie standen im Tempel und fragten, was denkt ihr? Wird er nicht zum Fest kommen? 57. Die Hohenpriester und Pharisäer hatten eine Regel gemacht. Wer wusste, wo Jesus war, sollte es sagen. Dann konnten sie ihn fangen.